Kegel aus Leben, da ist kein Ziel, kein Horizont, kein anderes Segel im See. Die Mannschaft an Bord hat ein müdes Meer, keiner sagt ein Wort, schon uns müde das Meer. Wir steuern in Richtung Unbekannt. Doch wir sind kein Land, und gestern noch ein Licht war, ist heute kein Licht mehr sichtbar, ist unser Leuchtturm ausgebrannt. Ist unser Leuchtturm ausgebrannt. Lang bis sich der Rauch legt, bleiben wir zusammen. Doch wir sind kein Land, wo gestern noch ein Licht war, ist heute kein Licht mehr sichtbar, ist unser Leuchtturm ausgebrannt. Denn wir sind kein Land, wenn alles auf dem Spiel steht und keiner weiß mehr, wie das Spiel geht und keiner weiß, wo lang. Jennifer Weiss!